Du sollst kein falsches Gerücht aussprengen. Biete dem, der eine ungerechte Sache hat, nicht die Hand, für ihn Zeugnis abzulegen und so das Recht zu verdrehen. Du sollst nicht dem großen Haufen folgen, um Böses zu tun. Bei einer Rechtssache sollst du nicht, der Mehrheit dich anschließend, Aussagen machen und so das Recht beugen. Du sollst nicht die Partei des Angesehenen ergreifen, wenn er eine Rechtssache hat. Wenn du einen deinem Feinde gehörenden Ochsen oder Esel findest, der sich verirrt hat, so sollst du ihm denselben zurückbringen. Wenn du siehst, dass der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammengebrochen ist, so geh nicht etwa an ihm vorüber, sondern hilf ihm, den Esel zu befreien. Du sollst das Recht des Armen, der unter euch ist, nicht beugen, wenn er eine Streitsache hat. Halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist, und hilf nicht einen Unschuldigen oder der eine gerechte Sache hat, verurteilen, denn ich spreche keinen frei, der schuldig ist. Und Geschenke nimm nicht an, denn Geschenke machen Sehende blind und verkehren die gerechte Sache. Einen Fremdling sollst du nicht hart behandeln, ihr wisst ja, wie es dem Fremden zumute ist, weil ihr selbst Fremdlinge gewesen seid in Ägypten. 6 Jahre hindurch sollst du dein Land bebauen und seinen Ertrag einheimsen, im 7. Jahre aber sollst du es brach liegen lassen und freigeben, so dass die Bedürftigen deines Volks ihre Nahrung holen können, und was sie übrig lassen, mögen die wilden Tiere fressen. Ebenso sollst du verfahren mit deinem Weinberg und deinem Ölgarten. 6 Tage hindurch magst du deine Arbeit verrichten, am 7. Tag aber sollst du feiern, damit dein Rind und dein Esel ruhe, und der Sohn deiner Sklavin, sowie der Fremdling einmal aufatme. Und in Bezug auf alles, was ich euch befohlen habe, nehmt euch wohl in Acht. Den Namen anderer Götter erwähnet nicht, er soll dir nicht über die Lippen kommen. 3-mal im Jahre sollst du mir eine Festfeier abhalten. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, 7 Tage lang sollst du ungesäuerte Brote essen, wie ich es dir befohlen habe, zur Zeit des Monats Abib, denn in ihm bist du aus Ägypten ausgezogen. Vor mir soll man nicht mit leeren Händen erscheinen. Und das Fest der Kornernte, der Erstlinge deines Landbaus, den du betreibst, und das Fest der Herbstlese um die Wende des Jahres, wenn du die Bodenerzeugnisse einheimsest. 3-mal im Jahre soll alles, was männlich ist, vor dem Herrn, Jahwe, erscheinen. Du sollst mir nicht zu gesäuerten Broten das Blut meines Opfers darbringen, und das Fett meines Festopfers soll nicht bis zum folgenden Tag aufbewahrt werden. Das Vorzüglichste, die Erstlinge deines Ackerbodens, sollst du zum Hause Jahwes, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Ich aber will einen Engel vor dir einhergehen lassen, um dich unterwegs in meine Hut zu nehmen und dich an die Stätte zu bringen, die ich festgesetzt habe. Nimm dich vor ihm in Acht und gehorche ihm, sei nicht widerspenstig gegen ihn. Denn er wird euch eure Übertretung nicht verzeihen, denn er ist eine Offenbarung meines Wesens. Wenn du aber seinen Worten gehorchen und alles tun willst, was ich befehle, so will ich befeinden, die dir Feind sind, und bedrängen, die dich bedrängen. Ja, mein Engel soll vor dir einherziehen und dich zu den Amoritern, Hethitern, Pheresitern, Kanaanitern, Hivitern und Jebusitern führen, damit ich sie ausrotte. Bete ihre Götter nicht an und diene ihnen nicht und ahme ihr Tun nicht nach, sondern zerstöre sie von Grund aus und zerschmettere ihre Mahlsteine. Verehrt Jahwe, euren Gott, so wird er dir reichlich Speise und Trank gewähren, und Krankheiten will ich von dir fernhalten. Nichts Kinderloses noch Unfruchtbares wird es in deinem Lande geben, und ich werde dich am Leben erhalten bis ins volle Alter. Einen Gottesschrecken werde ich vor dir Hersenden und alle die Völker, unter welche du kommen wirst, in Verwirrung bringen und will machen, dass alle deine Feinde vor dir die Flucht ergreifen. Und ich werde Hornissen vor dir Hersenden, damit sie die Hiviter, die Kanaaniter und die Hethiter vor dir her vertreiben. Ich will sie aber nicht im Verlauf eines Jahres vor dir vertreiben, sonst würde das Land zur Wüste werden, und die wilden Tiere würden zu deinem Schaden überhand nehmen. Ganz allmählich will ich sie vor dir vertreiben, bis ihr zahlreich genug sein werdet, um euch in den Besitz des Landes zu setzen. Und ich will dein Gebiet reichen lassen vom Schilfmeer bis zum Meer der Philister und von der Wüste bis zum Euphratstrom, ja, ich werde die Landesbewohner in eure Gewalt gegeben, und du sollst sie vor dir austreiben. Du darfst weder mit ihnen noch mit ihren Göttern ein Abkommen schließen. Sie sollen nicht wohnen bleiben in deinem Lande, dass sie dich nicht zur Versündigung an mir verleiten, denn wenn du ihre Götter verehrst, so wird dir das zum Fallstrick werden.